Deutschlandfunk. Corso. Frauen, die irgendwie versuchen, durch alle Tiefen hindurch ihr Leben in den Griff zu bekommen, so könnte man auch vollkommen verkürzt, aber vielleicht doch präzise, die Geschichten des spanischen Kinomagiers Pedro Almodóvar wiedergeben. Jetzt kommt sein 20. Film Julieta ins Kino. Außerdem hat sich unser Filmkritiker Hartwig Tegler Maggies Plan angesehen, die launige Geschichte einer New Yorkerin, die planvoll schwanger wird, sowie den spanischen Krimi Mörderland. Alles in Ordnung? Nein, gar nichts ist in Ordnung und wird es auch nicht werden in Mörderland. Manche Filme brauchen ein, zwei Einstellungen, ein paar Minuten, dann haben sie uns. In Alberto Rodriguez' meisterhaften Thriller wirkt das Delta des Guadalquivir, zu sehen aus der Vogelperspektive, wie ein Gemälde. Dazu diese Musik von Julio Del Rosa hier im Hintergrund und wir sind gefangen. Diese andalusische Landschaft, eine Art Wasted Land, wird Javier Gutierrez und Raúl Arévalo als dritte Hauptdarstellerin den ganzen Film über begleiten, wenn sie da im Spätsommer 1980 als zwei Madrider Polizisten in der Provinz den Mord an zwei Mädchen aufklären sollen. Kürzlich hat Kenny sie zum Jagdhaus gebracht. Nachdem er mit ihr zusammen war, sollte sie sich nicht wieder anziehen. Sie wurde von ihm ans Bett gefesselt. Es ist weniger der Krimi-Plot, der an Mörderland so fasziniert, sondern die Stimmung, die Filmemacher Rodriguez schafft, düster, verschwommen, nie wirklich ganz zu fassen. Eine tiefe Verunsicherung hat alle ergriffen zur Zeit des historischen Übergangs von der Franco-Diktatur zur Demokratie. Kann der jüngere Polizist dem Älteren trauen, obwohl der angeblich ein Folterknecht der Faschisten war? Ich erinnere mich wieder. Er war bei der Brigada Politico Social, die Gestapo von Franco. Und der Vorgesetzte der beiden. Ich wurde bereits vorgewarnt, dass sie Probleme machen. Hat offensichtlich eine in die Vergangenheit hineinreichende Verbindung zu dem Mordverdächtigen. Sie schützen ihn, Senor. Sie wissen überhaupt nicht, wie die Dinge hier laufen. Doch weiß ich, wie überall. Einen morbiden Krimi zu erzählen, in dem die Farben wie ausgewaschen wirken und gleichzeitig eine Geschichte über die Auseinandersetzung mit der spanischen Vergangenheit zu bauen, grandios ist das hier gelungen. Mörderland. La Isla Minima von Alberto Rodriguez, herausragend. Die Dinge geschahen ohne meine Teilnahme. Eines ergab das andere. Eine Mutter hat ihre Tochter verloren. Als Antia gerade 18 Jahre ist, verließ sie ohne Erklärung Julieta, Hauptfigur in Pedro Almodóvars gleichnamigem Film. Jahre später trifft Julieta zufällig eine Jugendfreundin ihrer Tochter, die erzählt, dass Antia nun ihrerseits Mutter ist. Julieta beginnt, ihre Erinnerungen aufzuschreiben. Liebe Antia, ich werde dir alles erzählen, wozu ich bisher keine Gelegenheit hatte. Weil du ein Kind warst, weil es mir zu schmerzhaft erschien. Oder einfach aus Scham. Die Mutter, Julieta, erinnert sich an die Zugfahrt, auf der sie mit dem galizischen Fischer Juan Antia zeugte. Dann das Leben mit Juan und ihrer Tochter am Meer, dem malerischen und dem gefährlichen Meer. Eines Tages streiten sich Juan und Julieta. Juan fährt zum Fischen raus. Papa ist tot, fragt die Tochter. Dann verlässt sie die Mutter. Die Schuld oder das, was Mutter und Tochter als Schuld über den Tod des Vaters empfanden, hat ihre Beziehung zerfressen. Wieso ist er bei dem Unwetter zum Fischen gefahren? Pedro Almodóvars 20. ist ein stiller Film im Vergleich zur grellen Postmoderne, die der spanische Meister in den ersten Jahren der Post-Franco-Ära inszenierte. In Julieta jetzt wirkt alles gesetzter, aber die Dramatik des Schicksals, die Vergänglichkeit und das Altern, sie bleiben gnadenlos. Julieta hat am Ende eines erkannt. Ich habe nie mit dir darüber geredet. Ich wollte, dass du frei von Schuld aufwächst, aber du hast sie gespürt. Und trotz meines Schweigens habe ich dich damit angesteckt wie mit einem Virus. Schweigen ist eben alles andere als Gold. Julieta von Pedro Almodóvar, herausragend. Patent, diese Maggie, und sie hat einen Plan. Sie will ein Kind auch ohne Vater. Wann willst du es machen, fragt ihr Samenspender. Am 23. März. Bleibt noch die Frage, wie weit dieser Samenspender in Zukunft eingebunden werden will. Am besten gar nicht, meint Maggie, aber... Ich bin für Verhandlungen offen. Das Kind bekommt Maggie, nicht vom Samenspender, sondern vom samengebenden Professor von der Uni. Der ist verheiratet, verlässt aber seine Frau, zumindest zeitweilig. Sie sind zu 71% empfängnisbereit. Intelligent, neurotisch ist die 30-jährige New Yorker Universitätsdozentin Maggie und patent, wie gesagt. Ach was, einfach nur patent?